Guten Tag. Guten Tag. So, kurz zum Ablauf, da ja mehrere Leute neu sind. Auch der Cheatos. Eskanor, du hast hoffentlich die Klappe gehalten. Du hast keine Tipps gegeben, an nichts erinnert, richtig? Nein. Gut. Wenn ein Klimperkutter euch jetzt anlabern will, ja, ignorieren. Das meine ich wirklich so. Rechtsklick, ignore. Auch ein Präservativ, sich bitte entmuten, ein Cheatos auch. Ich werde, weil wir sehr viele Neulinge dabei haben, mit eurem Raidleiter, dem Valentia, im anderen Channel sein. Wir werden einen nach dem anderen ziehen. Ich weiß, es dauert einen Moment länger, wenn ihr länger in der Gilde seid. Können wir den Invite mit einem einzigen Mausklick machen. Aber das ging nicht. Bis gleich. So, ihr Lieben, machen wir es mal ganz kurz. Weil ich keinen Bock habe, mich verarschen zu lassen. Ihr habt alle eine Raid-Post bekommen, da drin steht, große Sockel, große Verzauberungen. Ich habe Big Quicks in der aktuellen Version dabei. Ich bin pünktlich. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Da gibt es kein irgendwas, da gibt es kein Fortun, da gibt es keine Ausreden, da gibt es keine Rücksichtnahme, da gibt es nichts. Darum müsst ihr nicht euren Mund aufmachen, da müsst ihr nicht meckern gehen, da müsst ihr nicht irgendwie auf den Tisch scheißen, da müsst ihr nicht allen Leuten dicken Mittelfinger zeigen, da müsst ihr sagen, mein Fehler, ich behebe das, es tut mir leid. Alles andere ist zum Kotzen. Wer das nicht einsieht, dass man in einer Gemeinschaft das so zu tun hat, und zwar mit 1000%iger Sicherheit, soll sich bitte jetzt verpissen und mir nie wieder über den Weg laufen. Und das war gerade ganz assi gesagt, weil ihr euch teilweise auch assi benommen habt. Dankeschön. User left your channel. Jetzt wird erstmal jeder Einzelne gecheckt. Das kann Ewigkeiten dauern. Ich schneide das meiste raus. User, hallo Dende. Oh moin. Und check Dende. Holen wir uns ein Garudin. Aber ein bisschen drüber ist es schon ein bisschen. Was ist ein bisschen drüber? Halt 10 Tempo auf meine niedrigsten Gears zu kloppen. Weißt du, 10 Tempo jetzt sind im letzten Add-on ungefähr 400, 500 Punkte. Das ist eine Riesenmenge. Ich habe schon mal einen Boss nicht gelegt wegen einer Verzauberung im Raid. Die waren 14 Intelligenz Unterschied oder 16 Intelligenz. War eine Armschienenverzauberung bei Magier, da weiß ich, wie lange das her ist. Deshalb, ne? Ja, ich dachte, das ist, also bei Mythisch ist es grenzwertig, weil man halt wirklich alles exakt abgestimmt ist und jedes bisschen zählt. Aber so auf Normal sind es ja meistens Fehler, die stimmen. Aber ich hab's ja gemacht. Gut. Ja, ich wollte aber jetzt noch nicht diskutieren. Wir wollen es halt einfach sehen, dass es drauf ist. Und dann sollte das dann nicht das große Problem sein. Weil die letzten Wochen haben wir damit verbracht, Leute, die nicht zu den Raids kommen, unzuverlässig sind, sich nicht vorbereiten wollen, nicht zuhören und alle rauszunehmen. Deswegen liegt unsere Prämisse auch eher darauf, zuhören, Fragen stellen, sich bemühen, Bosse legen. So, Valentia, Eskanor, ihr habt das Wort. Ich höre euch nur noch zu. Viel Spaß allen. 3, 2, 1. Wirte entdeckt. Infektion beginnt. Ich habe gesagt, die Ranges, die sollen möglichst in Richtung des anderen Marks stehen, um dort das abzulegen. Mylia. Initiiere Blutzersetzung bei Zielwirt. Aktiviere Kolbenaufnahme. Zersetzung bei Zielwert. 4, 3, 2, 1. Aktiviert. Dave, lauf noch kurz. Kleines Mädchen. Lauf. Amor, Mach Gelassenheit. So, zweite Phase. Jetzt bitte die Ads fokussen, vor allem das große rote. Escanor, kümmere dich um die kleinen. Bitte alle DDs mit dem Tank, mit dem grünen Mark laufen. Bitte das Ad fokussen, bei Priorität. Fangt bitte an den Boss gleich bei Totenkopf. Und mich einmal bitte retten. Ich hätte ehrlich gesagt mal eher eine Frage, warum jemand bei Blau abgelegt hat. Wir haben gesagt, die ersten Sachen werden am Boss abgelegt. Und dann erst nach der ersten Geschichte rüber. Auch vorhin wurde gesagt, in der ersten Phase, wie man den Boss spielen soll. Und da war angesagt, dass man sich schon zu der Markierung stellt. Die Leute haben sich in die Mitte gestellt und haben die Scheiße in der Mitte abgelegt. Die Frage ist, warum man das dann macht. Also ich kann mit meinem Internet fest spielen, das reicht. Weil sie nicht zuhören. Warum tankt ihr den eigentlich da vorne, wenn ich Marks gemacht habe? Fuck Dave. Strich Dave. Qualität macht Totem. Normalerweise, Valentia wäre das schon in der ersten Phase nach ungefähr 30 Sekunden Vibe-Ansage gewesen. Ne? Ich weiß. Nur damit du hast ja gesagt gehabt, du möchtest gerne darauf achten, dass die Leute zuhören und das tun, was gesagt wurde. Und du hast auch gesagt, dass die Leute, die das nicht tun, sie aus dem Raid rausnehmen möchtest. Würdest du dann bitte ab dem nächsten Boss so handeln? Ja. Gut. Wer nicht zuhört, kann übrigens direkt gequit machen. Wenn er was nicht versteht, kann man fragen. Und ihr lauft jetzt bitte nicht weiter. Wenn die besser ist und du die VZ'en kannst jetzt... Nee, VZ nicht. Besser ist sie. Dann ist mal die Frage, wie viel? Lohnt sich mal nicht. Einiges. Also die ist 3,55, meine ist 3,40. Dann lass erstmal die 3,40er. Okay. So, hat jemand Sachen, die er nicht braucht und abgeben würde? Ja, der hat schon gesagt, er wollte ein Vibe ansagen, ja? Und ich sage es jetzt schon mal, wenn ihr gleich nicht zuhört, dann lasse ich euch so knallhart oft wipen, da ist mir das scheißegal. Was möchtest du? Den Boss resetten. Welchen CD benutzt habt ihr, den hätte ich gerne beim Kampf wieder. Die Blubs und mach die Blubs down. Keine Blubs da, halt die Leute hoch, weil die Hirnton hat gerade den Schlachtzug verlassen. Was soll das? Ist auch aus dem Channel raus. Aha. Was soll der Scheiß gerade? Vielleicht hat der Disconnect. Ja, dann verlässt man nicht den Schlachtzug etc. So, dann fragen wir doch mal den Artok. Es ist doch dein Kumpel, was soll das? Ich weiß nicht, was das soll. Warum der jetzt sofort geht. Weil das bedeutet für uns Raid-Abbruch. Und zwar für heute und für morgen. Der so ist gerade das. Online gekommen. Weil man verarscht mich 26 andere Leute. Da macht man schreibt ihn an, gibt dir 5 Minuten, ansonsten ist Abbruch. Also was soll der Scheiß? Er geht hier rein, die Gruppen werden gebaut. Was soll das? Ja, tut mir leid, Leute, aber mit einem Tank braucht man nicht spielen, ne? Gibt es einen Spec? Also warum meint er jetzt, es wäre cool, allen anderen Leuten auf die Fresse zu hauen und das Wochenende zu versauen? Du machst dir keine Vorstellung, was für eine Arbeit es wirklich ist. Die komplette Woche machen wir Offiziere nichts, aber wirklich auch gar nichts anderes, als zu gucken, dass wir die Leute finden, mit ihnen reden, über jeden Scheiß. Und dann geht man einfach nicht 10 Minuten AFK, sondern man geht diese 5 Minuten AFK und ist wirklich wieder da. Und notfalls raucht man eben keine. Meine Offiziere haben jeder, nur meine Offiziere und kein anderer haben tatsächlich alle das Recht, jederzeit einen Antrag auf Raid-Ausschluss zu stellen. Sie müssen ihn nur stellen und die Offiziere machen eine Abstimmung. Er steht ja wieder, er bewegt. Ja. Hallo Cheatos, kannst du mal kurz antworten? Ja, sorry. 5 Minuten und es waren 15. Und wir haben einen Tank besorgt und wir warten hier und wir konnten nicht los. Ah, shit, sorry. Guck bitte schnell, welche Gruppe du bist. Wenn deine Zahl genannt wird, gehst du rüber. Ja. So, jetzt sind aber noch... Warte. Timmy, Smarm, hast du auch Big Wigs drin? Ja, sicher. Gut, dann siehst du auf dem Pulltimer. Das ist richtig. 2 Keiner steht vor dem Boss. Vier. Qualität. Der ist schon längst hier drüben, der Weiße. Ich weiß, das war auch geplant. Gut. 5. Und die 6. Und die 7. Nach dem Tunnel die 8. Also nach dem Wind. 8. Und die 1. Strahl in der Mitte. Zwei Highlight-Tote ist aber kein. Ist Wipe. Brady sagt Wipe an, alle sterben. Lauft in das Feuer. Wo war das Problem? Amo Arco und Uma Trelo Ara? Weil Laufen ist 100% wichtig, Damage und Heilung machen ist 0% wichtig. Laufen ist das Wichtigste. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Mein Fehler. Amo Arco wurde vom Strahl getroffen. Heißt, der war direkt bei 20% HP. Weil ihr hättet nur noch die 3 Ads down machen müssen. Wir waren schon unterwegs im nächsten Raum, damit es schnell geht. Bigwig sagt es euch, wenn er es nicht mitkriegt, dass Bigwig es sagt, dann... Nicht so weit vorrennen, der Boss nicht noch davor. Nicht davor, euch zurück, guckst du, zurück. Branham! Branham, komm zum Eingang zurück. Komm, komm, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf! Rauslaufen. Branham kriegt einen Strich. Und nur, Buffut, damit ihr ja, wisst, nein. Was das bedeutet, ja, wer einen Strich kriegt. Nein, erzählst du nachher, jetzt okay. Einfach nur Buffut hinstellen, fressen, pullen. Also zu ihrer Verteidigung, ihr Computer hängt einfach, sie sieht es gar nicht. So weit, so schnell. Ja, aber trotzdem rennt man nicht dahin, wo der Boss gerade die ganze Zeit stand. Und wenn man wirklich 5 Sekunden braucht, bis der Char aufhört zu laufen, dann geht man wirklich nicht raiden, dann kauft man sich einen neuen Rechner. Leider. Eins. Qualität. Ja, ja. Zwei. Warum hat der Boss in die Gruppe geguckt? Nicht in die Gruppe geguckt. Jetzt haben aber drei Leute anders gesehen. Drei. Fünf. Amok. Sechs. Sezierungsprotokolle initiiert. Ich muss näher heran. Two. One. Sieben. Acht. Macht die Strahl links. Als. Strahlen. Immer noch die Ads. Nur die Ads. Eins. Warum seid ihr schon drüben? Weil du eben 1 gesagt hast. Verwahrungskammer. 3, 2, 1. 2. Strahlen rechts. Strahlen, Achtung. 3, 2, 1. Sezierungsprotokolle initiiert. 3, 2, 1. Teste bakterielle Empfindlichkeit gegen extreme Hitze. Nächste. 3. Eingriff zur Kontaminierungskammer. 3, 2, 1. Chirurgischer Strahl aktiviert. Vorne. Embleme Proben für weitere Studien. 3, 2, 1. Nächste 4. Fünf. Sechs. Halt den Tank hoch. Sieben. Und acht. Reservativ. Strahlen, auf den Strahl achten. 3, 2, 1. Guck mal, bei der Phase wirklich laufen. Nicht aufhören zu laufen, bis vorbei ist. Wenn Feuer ist, ne? Strahl. Oh, jupp. 3, 2, 1. Stellt euch einfach vor, ihr steht an der Straßenecke, irgend so ein komischer Typ kommt vorbei, ist besoffen und schlägt um sich. Ihr müsst da nicht stehen bleiben, euch vermöbeln lassen, geht da raus. What? What the fuck? Ja, schon klar. Ich pull den jetzt in 10 Sekunden. Noch nicht, weg. 4, 3, 2, 1. Dann wäre fast einfacher gewesen, du hättest ihn zum... Ah, okay. Wer hat HT gezogen? Ich. Kann man mal. Warte, hier das HT ziehen. Ich dachte immer, zu den 50% hatten wir gesagt. Nein, wir hatten dazu gar nichts gesagt. Es leben nur jetzt noch alle. Okay. War mir einfach, wenn ein Spot Braus auf Normal braucht, dann eigentlich gar nicht spotten. Ihr habt euch bewegt, es steht dann ich da drin, auch Bana nicht, ne? Ohne Bana. Und dann wieder an den Popo. Jetzt gleich kommen die Blubs. Gucken wir mal, wer wohin läuft. A zu Rot. B den anderen. A zu Rot. Danke. Pass auf, der Kurs ist dabei. Spielt ihr bitte die Blubs? Wichtig, auch die Milis. Uns bitte bei dem anderen Block dann helfen und bitte alle, die demnächst da dran gehen, auch ein Kiatos. Von Chiatos kriege ich jetzt bitte einen. Jawohl, ich hab's verstanden. Chiatos, ich hab mit dir geredet. Hast den Bossfight verstanden? Chiatos redet nicht mit uns. Was? War das hier? Chiatos, ich habe vorhin den Boss erklärt. Ich habe dich eingeteilt, welches Blub du zu machen hast. Warum bist du nicht zum Blub gegangen und hast aufs Blub Damage gemacht? Gruppe A, also 1, 3, 5 zu Rot. Verstehst du, Chiatos? Muss halt passieren, sonst. Fehlt eine ganze Menge an Damage da drauf. Weil irgendwie der halbe Raid meint, der müsste nicht laufen, inklusive einem Jäger. Vandrak, demnächst du bitte auch zu deiner Gruppe, ja? Leute, tut mir leid, ich hatte DC gerade, deswegen liege ich jetzt wahrscheinlich. Das ist richtig, du liegst tot auf dem Boden. Aber der Boss jetzt auch. Die Couples können wir ignorieren. Auf dem Boss weiter. Vielleicht kann man das ja trotzdem eben einmal auch den Vandrak fragen, ob er dann auch demnächst zu seinen Sachen läuft, weil ich meine, er wäre es. Ja, sorry. Ja, weil es war knapp. Und bitte nicht weiterlaufen, erst die Loot-Vergabe. Die Marks sind gesetzt, folgende Sache. Ich hätte es gerne, dass der Boss so gespielt wird. Dann geht ein bisschen näher an den Boss rein. Damit wir alle in diesem Heilerkreis da vorne sind. Nitrott genau da nicht drin stehen. Qualität läuft gerade gut. Alle in den Heilkreis stehen und jetzt machen. Genau, wir machen jetzt. Ja, auch noch das letzte Ad, bitte. Präservativ läuft raus, gut. Zu spät. Kannst zurückkommen. Jet Wadi weg. 3, 2, 1. Da Jin raus. War das Riri, der den dritten hatte? Ja, ne? Ja. Du hast gerade mehrere Leute umgebracht. Wir können das jetzt noch versuchen zu spielen, aber ich glaube nicht dran. Nee, lass wipen. Lass die Leute wenigstens gesehen haben. Es gibt anscheinend immer noch Leute, die hier noch nicht drin waren. Ich kann diese Boss übrigens im LF erlernen. Sie sind fast. Die zweite jetzt kommen jetzt. Eben. Ads kommen jetzt in 4 Sekunden. Schon mal die für hinten schon mal loslaufen, falls sie noch leben. Auffüllender Betrug in die Taschen laufen. Und man muss den unterbrechen, jedes Mal wieder. Und wenn der 10-mal castet, 10-mal. Theatos, warum hast du das nicht rausgelegt? Sterben lassen, bitte. Ich trott auch. Lieber Theatos, das ist jetzt bei fast jedem Boss, dass irgendwas ist, wo du nicht zuhörst, wo du nicht anwesend bist, wo wir auf dich warten müssen, wo... Warum legst du den aufführenden Betrug mitten in die Gruppe? Die Ansage war, es ist vorhin erklärt worden, man läuft in die Tasche, furzt es dort ab, erst wenn die Fläche dort abgefurzt ist, komme ich zurück zur Gruppe. Tue ich das nicht gleich, Vibe? Und jetzt hätte ich gerne eine Erklärung von dir. Und es gibt einen Strich von mir dafür, das kostet 5000 Gold in die Gildenbank als Strafe. Hab das zu spät gemerkt, dass ich das hab. Dann guck bitte, es steht mitten auf deinem Bildschirm in riesen Lettern drauf, dass du das hast. Das gleiche zählt auch für Nitrott. Er hat sie auch falsch abgelegt. Naja gut, aber bei Nitrott, es ist das zweite Mal gewesen und da war ja bereits angesagt, dass wir sterben. Ergo darfst du ihm nicht böse sein, wenn er dann die Kacke irgendwo ablegt, wo er es nicht ablegen dürft. Nee? Weil ja, Vibe heißt Vibe. Vibe heißt, ich mach Fehler extra, damit wir schnell sterben. Theatos, und ich muss dich jetzt wirklich fragen, kennst du diese Bosse? Weißt du, was man hier macht? Hast du dir die Bosse angeguckt, ein Video? Hast du dir aufgeschrieben, was ist für dich bei diesen Bossen wichtig? Hörst du hin? Hast du Mucke nebenbei laufen, Fernseher laufen, eine Frau, die irgendwo rumbrüllt, Fernseh guckt, was auch immer? Nee, ich höre hin, aber nee, ich kenne die Bosse nicht so gut, nee. Das heißt, du hast sie dir nicht angeguckt. Dann bitte ich dich, und wenn es nur die Ahnung eines eventuellen Fragehabenkönnens wäre, frag. Ich erkläre dir den Boss lieber 50 Mal hintereinander, in aller Seelenruhe, anstatt sowas zu erleben. Ja? Bitte achte darauf. Von mir aus machst du nur 5k DPS anstatt deine 14k, weil die 14k bringen uns nichts, wenn der Boss da nicht liegt. Ja? Ja. Movement ist deutlich mehr wert als jedes bisschen DPS. So, dann fragen wir den Rireri, warum bist du nicht rausgelaufen? Weil ich in Mordlust war. Ich habe es instant nach Mordlust bekommen und konnte nicht rauslaufen. Was ist mordlos in deinem Spiel? Dorf, Spiel mit Klingenansturm, das macht im Moment eben ja schon als mordlos. Nee, macht es nicht. Ist in AOE ist mordlos besser. Ja, für die AOE, für die Mobs. Ja, ist lieber, wenn du es rausbringst, als der AOE. Ja, wäre vielleicht besser. Jo. Es geht zu dem Boss um. Trifft da eigentlich dieser Strahl zufällig irgendwelche Leute oder die, was passiert? Dieser Strahl trifft alle Leute, die näher als 5,01 Meter in der Nähe sind. Das heißt, wenn derjenige, der es bekommt, nicht seinen Cast abbricht und sofort läuft, war es das. Wenn die Leute meinen, sie müssten nicht in der Markierung stehen, sondern 2 Meter links oder rechts, dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass derjenige, der nicht im Markt steht, erstmal 2/3 Leben abgezogen bekommt, weil er das abbekommt. Und ich hätte noch einen Vorschlag, ich weiß nicht, ob das gerade gemacht wurde, unser Timmy, der könnte die Tankstatue, falls er die noch skillen kann gerade, dann hinstellen für die Ads, dass die Ads auf die Statue gehen und nicht auf die Spieler. Die steht immer, trotzdem gehen die jetzt irgendwann weg. Ja, aber ich meine für den Anfang. Wenn wir alle bei Blau stehen, gehen die Ads sowieso auf uns. Es ist vollkommen egal, er kann es nicht ändern. So viel Aggro kann er nicht aufbauen. Wir können aber geil sein, indem wir nicht zur Seite weglaufen, weil wir kriegen die sowieso ab. Einfach stehen bleiben und massiven Damage fahren zu diesem Zeitpunkt, dann sind die sofort down. Ging eigentlich auch relativ gut. Escanor, wenn ich den Boss pulle, kannst du nach hinten spotten, dann kommt er zu Blau, wenn du möchtest. Dann kriegen wir den Boss weiter nach hinten. Ich habe das Zeichen jetzt vorgesetzt. So, wie er gerade stand, spielen wir jetzt. Gut. Was waren nochmal die Reihenfolgen von dieser drei? Blau, Grün, Orange. Blau, Grün, Lila. Blau, Grün, Lila. Immer die gleiche Reihenfolge. Okay, danke. Bitteschön. Also wo muss ich dann hinlaufen? Einfach zur Seite weg oder was? Machst du nochmal bitte den Pull-Abbruch? Pull-Abbruch, nicht Pull-Abbruch. Ja. Five. Ich warte jetzt, bis es aufhört, dann erkläre ich es mir. 1. Von welchem Effekt redest du denn das? Den ich jetzt zuletzt hatte, wo... Ach, Chertus. Also, wenn du aufwühlender Betrug bekommst... Schau mal, wo ich gerade stehe. Hier mit Lila Mark. Schön an die Wand. Wenn da kein Effekt liegt, dich hier hinstellen. Warten, aber warten. Genau da, genau dahin, oder was? Nein, nein, in einer von den... Pass auf, guck mal, guck mal. Das hier ist ein, nennen wir ihn Kühlschrank. Dieses Viereck, das ich gerade ablaufe, ist ein Kühlschrank. Und du musst das Ding in den Kühlschrank ablegen. Der Kühlschrank hört hier auf. Hier ist die Scheibe zum Reingucken, wie im Supermarkt für die Würste. Ja? So, die sollen da drin liegen. Da ist Platz für 2 bis 3, je nachdem wie. Wenn da schon einer drin liegt, darfst du, um die zweite abzulegen, bitte dich nicht in die erste stellen. Das heißt, wenn hier schon eine liegt, legst du die hier ab. Wenn da schon 2 liegen, kannst du notfalls hier noch eine ablegen, aber das war's auch. Und dann musst du notfalls in den anderen Kühlschrank gehen. Hier gegenüber ist nochmal ein Kühlschrank. Rechts neben dem Boss ist ein Kühlschrank. Links neben dem Boss ist ein Kühlschrank. 4 Kühlschränke gibt's. Okay. Ja, du läufst dahin und du wartest so lange, bis der Debuff, der an der Minimap ist, abgelaufen ist. Dann hast du unter den Füßen die Fläche abgefurzt. Und dann machst du dich so schnell es geht zurück zu uns. Bitte pass mit dem Blinzeln auf beim Zurücklaufen. Wenn du damit durch die andere Fläche gehst, kommt das Ad. Ja? Okay. Drüber springen kann ich aber, ne? Nein. Drüber springen gilt als drin sein. Noch okay. Zum Springen ganz generell. Seit es WoW gibt, ist das mit dem Springen so. Wenn ich in einem Effekt stehe und ich springe raus, nehmen wir mal an, ich stehe am Rand des Effekts und ich hüpfe trotzdem raus, dann bin ich vielleicht in einer halben Sekunde nicht mehr in dieser Fläche drin, denke ich. Blizzard sagt, du bist so lange in der Fläche, bis du wieder den Boden berührst. Ich also meine übrigens mit heldenhaften Sprung. Also nicht mit dem einfachen Sprung. Ist aber vollkommen egal, weil du berührst die Fläche von oben nach unten. Die ist endlos nach oben, endlos nach unten. Berührst du sie, vorbei. Gut. Dann würde ich vorschlagen, lass ihn uns legen, ja? Jawohl. Einer mit dem Augenstrahl nicht rausgelaufen. Präservativ. Vibe. Präservativ? Warum? Ich glaube, bei mir hat sich DBM nochmal aktualisiert. Irgendwie stimmen meine Anzeigen nicht. Warum hast du überhaupt DBM? Weil ich vorher DBM drauf hatte und einfach deaktiviert hatte. Damit ja, das ist das Problem. DBM deaktivieren ist leider manchmal... Am besten ist gar nicht erst drauf haben. Okay. Vipen lassen, deinstallierst, komm rein, spiel mal einen Boss. Die sind ungefähr, die hassen sich wirklich. Richtig derbe. Ja? Das ist wie Merkel und Erdogan. Wenn Merkel ehrlich wäre. Weil es wäre furchtbar traurig, wenn wir diesen Boss nicht legen und gleich aufhören müssen, nur weil wir uns nicht alle darauf besinnen, vernünftig dazustehen mit all dem, was man braucht. Ne? Jo. Eine Kleinigkeit noch. Wenn die kleinen Ads kommen, irgendjemand castet was, das die wegkickt. Das ist kompletter Zeitfresser. Richtig. B Bitte lasst die einfach zu euch kommen. Ja, sie werden einmal in euren Hintern beißen. Lasst sie in euren Hintern beißen. Je schneller die bei uns sind, desto besser. Hätte ich einen DK, würde ich sie sogar zu uns ziehen lassen. Weil dann liegen die Flächen dort und die sind schnell tot. Kickt ihr die weg? Koma zum Beispiel, ne? Letztes Mal haben wir es anders gespielt, da kann ich das verstehen. Aber jetzt ist es nicht mehr so, jetzt heißt es wirklich, lass die alle zum Markt kommen. Und liebe Tanks, könnt ihr den Boss auch wieder so ausrichten, dass das geht? Du meinst, ja, das ist immer ein Problem mit der Welle da. Mit diesem Weiß, das habe ich gesehen, nur wenn die Welle dann weg ist, könnt ihr den wieder dahin führen? Okay, ja, machen wir. Vielen Dank. Ihr seht ja ungefähr, wann der Schlag kommt, wann er den so ausgerichtet haben. Das ist ein bisschen doof, aber... Stell dich einfach in die Gruppe ein, Eskana. Ich gehe nach der AOE-Fläche mit Chitorpedo wieder in die Mitte zurück. Dann passt das, damit du den Schlag nicht abbekommst. Okay. Ich hoffe, ihr habt alle hier hinten dieses herrlich leckere Kapitänsschmäuschen genossen. What the fuck? Reile! Müssen wir den jetzt eigentlich porten wegen dem Reset? Wo landet der? Oh. Er kommt schon. Gut, ich glaube, er läuft schon. Er ist gleich da. Wenn er Glück hat, kriegt er noch was vom Buffet. Rennen, bevor es kalt wird. Warte mal. Ist das nicht schon kalt? Nee, das dampft doch. Du hast recht. Tatsächlich. Aber ich gucke da jetzt nicht so lange hin, dann habe ich Hunger. Ich hab schon. Ja, Meeresfrüchte. Uiui. Kann ich anfangen? Nein. Bleibe ganz ruhig. Weil der Präservativ ist jetzt zwar da, aber der möchte auch noch essen. Und Buff. Mensch, Buff, ja gut. Gott, der kommt einem manchmal vor, der Eskörner wie Horst. So, Charge. Aber dafür spricht der viel zu deutlich. Könnt ihr bitte den Healer den Intelligenzbuff geben? Dankeschön. Dann bin ich auch ready. Ja. Na, dann mach mal hin. Roma, stellst dich in die Schmack? Komm schon. Stellt euch nicht zum Tank. Sonst kriegt er die Kacke ab. Jetzt einfach rüber zum Mark oder wie? Wir kommen jetzt wieder, alles gut. So, okay. Augenstrahl Surrender. Wende. Garodin. Danach auf Wiederkommen! Mach das Experiment permanent. Mach schon die Edge down. Phasenwechsel wird jetzt kommen. Phasenwechsel. Denkt an die Ads, ne? An den Neruba gleich. Und denkt an den aufwühlenden Betrug. Können schon mal losgehen, die, die es rausnehmen hinten. Danke, der Jin, fürs Rausnehmen, aber eigentlich war ich zuerst dran. Hab ich nur zu sicher gelegt. Spielt die Ads hinten. Also links erstmal grün. Und zum Blau. Betrug kommt wieder. Die Netaweber kommen. Ach, da kommt bisher ein paar Ding. Ich weiß. Spielt ihr es einfach? Und wir spielen in grün. Danke, Dajin. Immer noch unterbrechen. Schön unterbrechen. Und den anderen. Betrug, denkt dran, ne, wo ihr hinlaufen könnt. Gut, haben wir den MHJ dann wieder. Ja. Komm noch einmal ein Netaweber, ein nerubischer Lehrenweber. Leider. Spielt die Nummer, heil dich. Dajin? Die einen aus dem Kampf nehmen. Irgendwer, scheißegal wer, Hauptsache mach. Lieber 5 anstatt keiner. Betrug rauslaufen, wegbringen, notfalls hinten an eine Treppe. Und den letzten. Moridemo bewegen, hopp hopp. Blau Damage. Wir betreten die letzte Phase. Jetzt steht bitte auch bei Blau. Valentia, macht Ansagen. Die Kugel kommt jetzt. Hütet euch. Seht ihr, wo die Kugel kommt? Ich nicht, tut mir leid. Im Portal. Nur. Jetzt links von uns. Und da sollen wir jetzt rein. Aber noch einer. Sag an, wenn einer übernommen ist, bitte. Hier vorne beim Boss, links vom Boss. Rechts den Monk, schnell alle. Alle auf den Monk-Fokus. Piss. Der nächste und der nächste. Alle auf den Paladin. Boss. Kugel gelandet vorm Boss, Leute. Notfalls Tank nehmen. Wie schnell? Nächster. Rechts neben uns. Na ran, jetzt leg ich den Spacko. Clean. Fast. Also, super. Ich hab am Ende so ein 4 bekommen, also habe ich irgendetwas falsch gemacht, oder? Inwiefern 4? Naja, so ein 4 eben, so ein furchtbar. Nein, das war dann, dann hat der... Dann ist was falsch gelaufen, ist aber geregelt worden. Ich hatte einen Anti-4-Token. Doch nicht weiterlaufen, Riri. Stehen bleiben. Gut, jetzt müssen wir warten, bis Timmy da ist, sonst macht der Rest keinen Sinn. Ich bin hier. Ist Geatos auch da? Versuch es rauszufinden. Er ist ja bis jetzt Mr. Unpünktlich, ne? Wo ist denn der? Keine Ahnung, kacken. Noch eine fünfte rauchen, Frau durchvögeln, keine Ahnung, auf jeden Fall ist nicht hier. Ja, Shiatus ist da. Ah, ja, weil vorhin beim letzten Ready-Check war er nicht da. Ist Orange nicht ein bisschen zu nah an Grün? Nein. Das ist genau richtig. Alles komplett super. Es kann sogar sein, dass Orange schon ein Stück zu weit weg ist. Einen halben Meter. Nee, guck mal hier, das sieht so voll nah aus. Alles ist super. Okay. Auf 12 Uhr, auf 3 Uhr, auf 6 Uhr, auf 9 Uhr steht eine Gruppe, wobei die auf 6 Uhr nur aus den beiden Tanks zu bestehen hat. Und der Boss steht da, wo die Uhrzeiger sind. Okay, Timmy? Yes. Kennst du wahrscheinlich so, oder? Ja. Well. Gut, lieber Heiler, da wir ja wissen, dass ihr toll seid, nehmen wir keine Rücksicht mit Heranwachsen. Kurze Boss-Erklärung. Dieser Boss hat zwei Phasen. Erstens, guckt bitte nach, in welcher Gruppe ihr seid. Gruppen 1 und 2 sind gelb. Gruppen 3 und 4 sind lila. Gruppen 5 und 6 sind orange. Bitte nochmal nachgucken. O-Taste drücken, Schlachtzugslasche gucken. Nicht über irgendwelche Add-ons gucken, die sagen euch einen Dreck. Guckt bitte da drauf. Ja? Ich hab die... 1, 2, gelb. 3, 4 ist violett. Lila. Und 5, 6 ist orange. Und Gruppe 8 ist dann grün. So, wenn der Kampf losgeht in der ersten Phase, ist das allererste, was ihr zu tun habt, ihr stellt euch in eure Markierung. Wenn ihr von eurer Markierung aus nicht an den Boss kommt, geht ihr einen halben Meter nach vorne, dass ihr an den Boss kommt. Der Boss wird genau da mittendrin sein. Ja? Was ihr jetzt zu tun habt, ist zu gucken, welche Markierung ihr auf dem Kopf kriegt. Wenn ihr in gelb steht und ihr kriegt eine andere Markierung auf den Kopf, stellt euch bitte dahin, wo diese Markierung leuchtet und bleibt da für diese Phase. Das dreht sich nur um das erste Mal, wenn Markierungen rausgegeben werden. Ja? Ansonsten gilt, wenn Heranwachsen kommt, entsteht ein Add. Dieses Add ist instant down zu machen. Also sofort wechseln, sofort Damage drauf, nicht den Cast zu Ende machen, nicht den Schlacht zu Ende machen, sofort auf das Add gehen. Add ist tot, wieder auf den Boss. Das ist die erste Phase. Hat jemand eine Frage zu der ersten Phase? Cool, das heißt, jeder hat die erste Phase verstanden. Kleine Ergänzung zu der ersten Phase. Wenn wir in der ersten Phase sind und ihr kriegt ja eine Anzeige von Bigwigs, wer wie viele Aufladungen hat. Wenn ihr 15 oder mehr Aufladungen habt, lauft ihr aus der Gruppe raus und bleibt aus der Gruppe. Und ihr geht auch im ganzen Kampf, bis der Boss liegt, nicht mehr in die Gruppe rein. Okay? Jo. Geatos gehört? Ja. Ja, gehört und auch verstanden oder nur gehört, aber nicht verstanden? Wenn ich den Buff, also wenn ich mehr als 15 habe und nicht mehr in die Gruppe rein soll. Dann kannst du keinen Damage mehr machen. Dann gehst du sozusagen verrecken, aber es ist okay, so, okay. Gut. So ist es dann halt. Theoretisch kannst du auch da vorne stehen bleiben, aber der Heiler wird immer noch mehr und mehr und mehr dich heilen müssen und du wirst dann eh sterben. Na gut, ich find's. Ich frage trotzdem nochmal den Sheatos, weil er ja bei den letzten Bossen es nicht verstanden hat, ob er es verstanden hat. Und wenn er es nicht verstanden hat, soll er sagen, das reißt ihm keiner den Kopf ab und ich erkläre es ihm nochmal. Ja, erklär am besten nochmal. Gut, Sheatos, können wir uns darauf einigen, dass du demnächst auch wirklich zuhörst? Ja. Gut. Weil ansonsten musst du nämlich leider gehen und schau aus der Gilde. Weil dieses Nicht-Zuhören für alle anderen ganz doof ist und das war jetzt bei jedem Boss. Also, ich, Sheatos, der nie zuhöre, werde mich gleich, weil ich in Gruppe 5 bin, auf dem schnellsten Weg, den ich irgendwie machen kann, zu Orange bewegen, dass das Mittelteil von meiner Glatze oder von meinem Hut oder was auch immer in Orange ist. Da stelle ich mich hin. Bevor ich da nicht stehe, tue ich nichts anderes, außer da hinlaufen. Wenn ich da stehe, fange ich an, Damage auf den Boss zu machen. Ich, Sheatos, gucke, ob ich eine Markierung auf den Kopf kriege. Wenn diese Markierung gelb oder violett ist, laufe ich zu gelb oder eben violett. Ist die orange, bleibe ich da stehen. Kriege ich keine Markierung, bleibe ich auch da stehen. Ist nach 20 Sekunden halt nicht passiert, bleibe ich, bis die erste Phase zu Ende ist, da stehen. Wenn ein Ad entsteht, mache ich nicht mehr Damage auf den Boss, sondern auf das Ad, solange bis das Ad nicht mehr lebt. Lebt das Ad nicht mehr, mache ich Damage auf den Boss. Phase 1 verstanden? Ja. Wundervoll. Kommen wir zu Phase 2. Ich bewege mich da weg und verteile mich im Raum. Also nicht mein linkes Ohrläppchen nach links und mein... Ihr wisst schon, also wir verteilen uns in diesem Raum. Irgendwo wird diese Pfütze, die jetzt der Boss ist, sich ablegen und von dort aus Blut kotzen. Immer so ein Strahl. Also in so einer Linie. Kriegt die bitte nicht ab. Da entstehen ansonsten noch Kreise. Da stellt sich jeweils jemand rein. Nicht 10 Leute in den Kreis, sondern möglichst einer. Nehmt einen schadensreduzierenden Cooldown, bis das Ding platzt und dann geht wieder da raus. Ihr werdet sehen, wann die Verflüssigung aufhört. Der zählt runter bis 0. Wenn 0 ist, steht ihr am besten wieder in eurer Markierung. Und dann geht die Phase 1 von vorne los. Und das wiederholt sich, solange bis der Boss liegt. Hat jemand zur zweiten Phase eine Frage? Gut, Andreas, da du ja gerade so schwer geatmet hast, irgendwas, was ich falsch mache? Nö, alles gut. Okay, freut mich. Dann würde ich vorschlagen, Fläschchen müsst ihr jetzt selber nehmen, ne? Eine Frage, reicht der Abstand zwischen Orange wirklich, um die Massenansteckung zu reduzieren? Ja. Wenn alle in Orange stehen, ja. Wenn jemand meint, er muss einen Meter links oder rechts stehen, nein. Aber ja, er reicht. War ja nur eine Frage. Ja, ja, es passt. Haben wir jedes Mal so gespielt, jedes Mal haben wir so gelegt. Gar kein Problem. Und wir haben ja auch die Absicherung, wenn jemand einen Tick falsch steht, dass er einfach nach hinten rausläuft mit 15 Aufladungen dann. Und ja, es ist mir bewusst, dass man den Boss auch ganz anders spielen kann, wegen des Heranwachsens. Aber ich möchte ihn einfach jetzt noch legen, weißt du? Ich bin ein bisschen durcheinander wegen HC. Vergiss einfach, dass es HC gibt. Konzentriere dich jetzt einfach auf Pimmelkindergarten einfach. Ja, sag mir mal, in welche... Ich muss nach... Nachwuchs kommt, wird ignoriert hier auf Non, ne? Heranwachsen wird einfach ignoriert. Ja, ja. Du bleibst in der Gruppe stehen, die kriegen das halt. Wir haben genügend Teil, wir haben einen mehr, als wir gerade dabei haben müssten, weil der Numatrelo Ara noch nicht so toll heilt. Das wird sich ausgehen, die schaffen das, die haben gutes Gear, die sind toll. Ja, das können die wegheilen, da müssen wir keine Rücksicht drauf nehmen. Hauptsache, wir machen das Ettern auch schnell da. So. Dann lasst uns tun, lasst uns den Boss legen. Fang du an. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Mutiger, kommst du in? Danke. Guckt auf die Farben. Und Ed ist da. Stehen da wirklich so unglaublich wenig Leute bei dir, bei Violett? Valentia? Nee, sind eigentlich alle da. Okay. Denk an das Ed, das muss schon längst unten sein. Go, go, go. Mehr Damage aufs Ed. Das ist ein Ed-Fight. Nächstes Ed in 4 Sekunden. 3, 2, 1, Ed. Dakota, wo gehst du hin? Kaito, kannst du dich bitte wieder in die Gruppe stellen? Du bleibst da stehen, bis du 15 Aufladungen hast. Du hast gerade mal maximal 2. Und das Ed down. Go, go, go, Ed. Und in eurer Markierung stehen bleiben. Auch Chertos. Und es kommt noch ein Ed. Das Ad machen wir nach dem Laufen down. Wir müssen jetzt laufen gehen. Laufen. Und das Ad down. Und euch in die Dinger stellen, die kommen. Fünf Sekunden dann wieder aufstellen, nach den Bomben sozusagen. Da hinten ist noch eins. Reinstellen, reinstellen. Qualität. Oh, sorry. Wo ist der Boss? Stellt er den da schön rein und Ad machen. Ad. Und wir stehen alle richtig. Auch der Hexer darf wieder in seine Gruppe gehen. Bin ich schon. Gut. Garudi, warst du das? Ja. Dann müsstest du bei Orange stehen. Das Ad muss weg und die Heile ansagen müssen kommen. Numa, halt hoch. Numa, heil dich. Komm, du bist Heiler. Ich heil den Tank. Ich brauch mal mehr Heal jetzt. Jetzt bis zum Kampfende deutlich mehr Heal. Ad machen. Schneller auf das Ad. Viel mehr Damage auf das Ad. Cooldowns für das Ad verbraten. Lebt das Ad, ist es zum Kotzen. Ist das Ad down, ist der Kampf einfach. Ein Ad kommt noch, gleichzeitig mit Verflüssigen. Jetzt Ad. Könnt ihr 3 Casts drauf machen und dann verteilen. Verteilt euch. Laufen gehen. Hier hinten in der Ecke. Geh raus, geh raus, Dato. Geh raus da. Riri, nimm was. Gesundheitssteine sind nicht zum Angucken. Und aufstellen. Kommt ran. Stellt euch hin. Bringt die Leute hoch. Nehmt einen Gesundheitsstein. Pralität heilt sich auf. Gas geben. Geht gelb bitte rüber, geht gelb bitte rüber, geht gelb bitte zu gelb, gelb, Nitro, rüber zu gelb, komm, lauf! Geht präservativ rüber, rüber, rüber, rüber, lauf, lauf, lauf, lauf! Nicht 3 Jahre später. Ad spielen. Die Pestilenz wuchert. Den muss ich jetzt nicht verstehen. Tank bleibt immer bei grün. Scheißegal, was kommt. Du bleibst bei grün. Egal, ob du verreckst daran. Numa. Numa, lauf aus Gruppe. Bleib hinten stehen. Ad spielen. Präservativ, Gotteshymne. Kann gerade nicht. Doch, kannst du. Ich habe keinen Mana mehr, geht nicht. Ed kommt. Ed spielen. Dunkelheit, Dunkelheit, Dunkelheit, Dende, Dunkelheit. Ach, scheiße. Der hätte jetzt eigentlich liegen müssen. Kommt. Verteilt das nochmal. Also da muss dann deutlich mehr Damage kommen, ne? Stellt euch in die Bomben. Und stellt euch auf. Stellt euch auf, stellt euch auf in eure Dinger. Stellt euch auf. Damage auf den Boss, fangt an. Komm, lauf! Normalerweise muss der in der dritten Phase liegen, ne? Eine Frage habe ich, warum läuft derjenige, ich musste rüberlaufen zu Orange. So, und derjenige, der bei Orange stand, der hatte Gelb drauf. Wir hätten wirklich tauschen müssen. Warum läuft es nicht rüber? Ich habe das zu spät gesehen, sorry. Ja, bitte, das ist der Moment, wo man wirklich genau da hingucken muss. Ja, sorry. Ja, und ich hatte auch das Problem, wir Tanks mussten auch einmal wirkliche, das Geld, die... Das lag daran, weil der Nitrot draußen rumgelaufen ist, anstatt geradeaus durch. Genau. Darum er hat das zu euch Tanks gebracht. Okay, stehen bleiben, Lootverteilung. Wer hat Loot bekommen, den er nicht braucht? Hat wer einen Rechner? Es ist super knapp. Frag nicht, post es einfach, beides oder wie auch immer. Guck ich mir an, sag ich dir. Lass mal eben Skillen, bevor ich jetzt nachgucken muss. Ich brauche halt Tempo und das sind halt 40 Tempo. Die Frage ist, welche Skillen spielst du? Demo. Danke. So, 360 und der andere ist 355. Haben wir das schon mal? Okay, dann gucken wir mal. Wertigkeiten für Demo. Verwürfelt ihr den? Es gibt sonst nichts zu verwürfeln. Okay, gut, dann müssen wir darauf kurz warten. Nein, Surrender. Was? Zuhören ist viel wichtiger, als irgendwas zu tun. Zuhören hätte geheißen, dass ich gerade etwas rechne. Diese beiden Sachen da, die stehen nicht zur Diskussion gerade. Danke. Das sind 90 Punkte. 90, 60 sind 250 plus den 250 sind 80, sind 330, 330 und 290 sind 620. So, dann den 280. 380, 470, der 360er, eindeutig. Gehört? Ja, dann kann ich den halt nicht tauschen, ja. Ja, sonst ja auch nicht. Ist doch schön, wenn du was kriegst, was du brauchst. Ja, es ist gut. Es ist, ich glaube, 0,5% mehr Damage, ne? Das habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe tatsächlich nur die Wertigkeiten ausmultipliziert. Ah, okay. Es war eigentlich relativ deutlich. Also ich glaube, der eine Umhang ist irgendwie 5-6% besser als der andere. Okay. Und zwar ohne Sockel schon. So, lieber Raidleiter, was hast du vor? Hingehen, angucken, erklären, morgen legen, jetzt legen, morgen nur spielen? Wie hast du es vor? Erzähl. heute noch angucken und morgen dann vernünftig legen. Es sei denn, er liegt jetzt. Ja. Gut, dann lass uns Trash spielen. Ok, ok. Und Surrender, das ist in dem Sinne irrelevant, weil sein Loot gleich sein Loot. Ich weiß, gönnt ihm ja auch GZ dazu. Ja. Und er hätte ihn auch nicht handeln können, weil er ist ja höher vom Item-Level her. Und ich konnte aber handeln. Oh, dann hast du noch irgendwo einen Umhang liegen, der auch so hoch ist. Oder hast du schon mal gekriegt, der höher war, den du verworfen hast? Ja, mit Vielseitigkeit, das bringt mir nichts. Und den Trash, den spürst du koordiniert und ordentlich. Also ich sag mal so, Audin, ja, mein Teamspeak, das sind zumindest vor 10 Tagen die Wertigkeiten für eine Demo-Hexe gewesen. Vielseitigkeit bester Wert nach Int. PvP? Nein, PvE. So, was wird das? Das wird, dass irgendjemand unten reingelaufen ist. Hele. Und Mühle, ja, was soll der Kack? Okay. Disconnected.